ganz da hinten, wo der Leuchtturm steht, wo das Weite Meer zu Ende geht, ist ein kleiner Ort und dort ist mein Zuhause. Gleich beim ersten Kilometerstein, ganz versteckt im Grün vom wilden Wein, liegt ein kleiner Ort und dort ist mein Zuhause. Zwei alte Leute, ganz still für sich, sitzen da drinnen und warten auf mich. Beide sitzen jetzt im Stübchen drin, schauen stumm und lang zum Leuchtturm hin. Ach, wär ich doch ein Junge.